Good Guten morning. Morgen. So, you were included in the death of Christ and have died with him to the religious systems and powers of this world. Also, du bist in den Tod Jesu eingeschlossen und mit ihm, dem religiösen System und den Mächten dieser Welt, gestorben. You remember, earlier he says, don't retreat back. Denk daran, zuvor sagte er, kehr nicht zurück. Now he's again telling us not to retreat back. Jetzt sagt er wieder, du sollst nicht wieder zurückkehren. But this time it's a different retreat. Aber diesmal ist es ein anderes Zurückkehren. Don't retreat back to being bullied by the standards and opinions of religion. Kehrt nicht zurück, um euch von den Normen und Meinungen der Religion schikanieren zu lassen. What is that, being bullied? Was heißt es, schikaniert zu werden? What is that, being pulled back by the standard of religion? Was bedeutet es, von den Normen der Religion zurückgezogen zu werden? Well, Paul answers the question. Nun, Paulus beantwortet die Frage. He said, for example, there are strict requirements. Er sagt in Vers 21, zum Beispiel ihre strengen Vorschriften. You can't associate it with that person. Mit dieser Person darfst du nicht verkehren. Or don't eat that. Oder das darfst du nicht essen. Or you can't touch that. Oder das darfst du nicht anfassen. You know, I was just in a video call. Weißt du, ich war gerade in einem Videoanruf. Talking about a wedding that I'm performing. Und sprach über eine Hochzeit, die ich halten werde. And my question was a very simple question. Meine Frage war eine ganz einfache. What are the kind of people that will be at the wedding? Was für Leute werden auf der Hochzeit sein? You know, because like I wanted to know. Ich wollte das eben wissen. Like, are there mainly Christians? Are there few Christians? Are there all non-Christians? What are the kind of people? Also sind es hauptsächlich Christen, wenig Christen, alles nicht Christen. Was für Leute sind es? And the bride said. Und die Braut sagte. Something like this. So in etwa. There's a mix of people. Es ist bunt gemischt. Atheists. Atheisten. Non-Christian. Nicht Christen. Christians. Christen. Man, I thought this has to be one of my favorite weddings of the year. Ich dachte, Mann, das wird wohl eine der besten Hochzeiten dieses Jahres für mich werden. You know, oh, you mustn't mix with the atheists, you mustn't mix with those, you mustn't mix with that. Ah, du darfst nicht mit diesen oder mit jenen zusammen sein. That's religion. Das ist Religion. Do you know what's really sad? Weißt du, was wirklich traurig ist? That most Christians, soon after they get saved, they have no more non-Christian friends. Dass viele Christen kurz nach ihrer Bekehrung bereits keine nicht-christlichen Freunde mehr haben. How? You gonna evangelize your brothers and sisters from your church? Willst du deine Brüder und Schwestern aus der Gemeinde evangelisieren? Why have we turned like this? Warum hast du dich so gewendet? You know, we are in this world, but we're not from this world, but in this world we need to let the light shine. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Doch in der Welt sollen wir unser Licht leuchten lassen. You know, we need to not submit to any religious attitude, like you can't mix here, you can't eat this, you can't do that. Wir dürfen uns keiner religiösen Einstellung unterordnen, wie zum Beispiel, dass du nicht mit gewissen Leuten zusammen sein oder dies oder jenes nicht essen darfst. And of course the context is religion. Natürlich ist der Zusammenhang Religion. We have the same today, just in a little bit different way. Wir haben heute das Gleiche, nur in anderer Form. Oh, you can't drink a beer if you're a Christian. Also als Christ kannst du kein Bier trinken. What? Was? Do you know what? Weißt du was? I said to Debbie. Ich sagte zu Debbie. I want to teach Clayton how to drink alcohol. Dass ich Clayton beibringen möchte, wie man Alkohol trinkt. Isn't that a crazy thought? Ist das nicht ein verrückter Gedanke? Why would you teach a teenager to drink alcohol? Warum sollte man einem Teenager beibringen, Alkohol zu trinken? I tell you why. Ich sage dir warum. Because he will be out there in this world one day by himself and there will be his friends drinking alcohol. Eines Tages wird er allein draußen in der Welt sein und seine Freunde werden Alkohol trinken. So I will never say, hey Clayton, I think you should drink some alcohol. Never will I say that. Ich werde also niemals zu Clayton sagen, dass er Alkohol trinken sollte. Niemals. But if Clayton has decided to drink alcohol, I want to be the guy who teaches him how to drink it right. Aber wenn Clayton Alkohol trinken möchte, dann wollte ich derjenige sein, der ihm zeigt, wie man das richtig macht. I don't want to be the guy that says, Clayton, you know, as a Christian, you must never drink alcohol. Ich möchte ihm nicht sagen, Clayton, als Christ darfst du niemals Alkohol trinken. Do you know what I had a talk with Clayton. You know what I did? Ich musste mit Clayton reden und weißt du, was ich tat? He asked me if he could have some wine. Er fragte mich, ob er etwas Wein trinken kann. So here's what I said. Ich sagte also, I said, Clayton, listen to me. Clayton, hör mir zu. I want to teach you how to handle alcoholic beverages. Ich möchte dir zeigen, wie man mit alkoholischen Getränken umgeht. Do you know what was one of the first things I teach him? Weißt du, was das erste war, was ich ihm beibrachte? Drink so that it glorifies Jesus. Trinke so, dass es Jesus verherrlicht. So the moment you have the slightest sensation that the alcohol influences your body, dump it down the sink. Sobald du also das leiseste Gefühl hast, dass der Alkohol deinen Körper beeinflusst, dann kippe ihn in den Ausguss. Just never allow alcohol to influence your body so that your behavior is out of your control. Erlaube dem Alkohol niemals, dich so zu beeinflussen, dass dein Verhalten außer Kontrolle gerät. But never worry about the religious people who said, Clayton, you're not allowed to drink as a Christian. Aber mach dir niemals Gedanken über religiöse Leute, die sagen, dass du als Christ nicht trinken darfst. There are so many man-made rules that have infiltrated the Christian life. Es gibt so viele menschengemachte Regeln, die das Christenleben infiltriert haben. Think about this. Überleg mal. What music can a Christian listen to? Welche Musik darf ein Christ hören? I will tell you the answer to that question. Ich sage dir die Antwort darauf. Go to your room. Geh in dein Zimmer. Spend 2 hours in the presence of Jesus. Verbringe 2 Stunden in der Gegenwart Jesu. Praising, worshiping, thanking him. Lobe, danke ihm und bete ihn an. Connecting with him in your heart. Verbinde dich mit ihm in deinem Herzen. Enjoying his love and his goodness and his kindness. Genieße seine Liebe, Güte und Freundlichkeit. Then come out of the room. Dann komm wieder aus dem Zimmer raus. And then turn on the music. Und schalte die Musik an. And you will know exactly if it's good for you or und not. Du wirst genau wissen, ob sie gut für dich ist oder nicht. Do the same thing with the movies you want to watch. Mach das gleiche mit den Filmen, die du anschauen willst. Don't live by some human-made rules that have nothing to do with holding on to Jesus the head. Lebe nicht nach menschengemachten Regeln, die nichts mit Jesus dem Haupt zu tun haben. Look, Paul even says. Schau, Paulus sagt sogar. These are doctrines of man and corrupt customs that are worthless to help you spiritually. Das sind Lehren von Menschen und verdorbene Bräuche, die wertlos sind, um euch geistig weiterzuhelfen. These are very strong das words. Das sind sehr starke Worte. Worthless. Wertlos. And corrupt customs. Und verdorbene Bräuche. Let's finish up the chapter. Lass uns dieses Kapitel beenden. Verse 23. Vers 23. For though they may appear to possess the promise of wisdom in their submission to God, denn auch wenn sie den Anschein erwecken, dass sie das Versprechen der Weisheit in ihrer Unterwerfung unter Gott besitzen, through their deprivation of their physical bodies, durch die Entbehrung ihres physischen Körpers, it is actually nothing more than empty rules rooted in religious ritual. Sind es in Wirklichkeit nichts weiter als leere Regeln, die in religiösen Ritualen wurzeln. My dear friend. Mein lieber Freund. The closer you live to the heart of Jesus and living in unity with him. Je enger du am Herzen Jesu und in Einheit mit ihm lebst. The closer you live really in intimacy with him. Je enger du wirklich in Intimität mit ihm lebst, the more you hold on to him as the head, be fed directly from him and be guided by him. Je mehr du direkt an ihm als dem Haupt festhältst und direkt von ihm genährt und geleitet wirst, the less you will need any clever rules to guide you and make you spiritual. Desto weniger brauchst du irgendwelche kluge Regeln, um dich zu leiten und geistlich zu machen. Think about that. Denk darüber nach. And we will see you tomorrow. Bis morgen.